Unterstützer Staatsdienstes Warschauer Pakte, die führenden Funktionäre des oströmischen Volksausschusses verlangen von Ihnen als Vertretern der Regierungen des Warschauer Paktes, deren Armeen heute die tschechoslowakische Sozialistische Republik okkupieren, dass sie ihren Regierungen objektiv berichten über die entschiedene Ablehnung der Bürger der Tschechoslowakei gegenüber denen, die ihre Okkupationseinheiten zu uns geschickt haben. Für uns alle ist unbegreiflich, dass es möglich ist, die Vereinbarung von Bratislava so grob zu verletzen, wie es möglich ist, so grob die Souveränität eines freundlichen Staates zu verletzen. Unser Volk fühlt keine Feindschaft zu den Völkern ihrer Länder, aber kann nicht die Gründe finden, die zur Okkupation unserer Heimat geführt haben. Hochachtungsvoll die Funktionäre des Oströmischen Volkskomitees.